Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Mitglieder und öffentlich Interessierte, liebe Journalisten und Pressevertreter, ich begrüße Sie zur öffentlichen Sitzung des Bundesvorstands am 12. September 2012. Nachdem ich diese schön klingenden Begrüßungsworte gesprochen habe, würde ich mich freuen, wenn wir Versammlungsleitung und Protokoll bischen könnten. Es gibt einen freiwilligen Protokollanten, das ist Klaus Polkert, der jetzt als Versammlungsleiter Bernd einträgt. Ist jemand von Alius oder Sebastian bereit, auch die Versammlungsleitung zu machen? Ich kann es machen, muss aber auch nicht. Dem schließe ich mich dann genauso an. Das ist sehr freundlich. Dann übernehme ich nochmal die Versammlungsleitung. Ich hätte mich jetzt gefreut, wenn ein glückliches Ja kommt, aber das ist nicht der Fall gewesen. Also okay, ihr müsst das dann schon eindeutiger sagen. So bleibt die Versammlungsleitung bei mir. Das Protokoll macht Klaus, schon gesagt. Wir hatten um 19 Uhr einen nicht öffentlichen Teil einer Sitzung. Und daran habe ich nicht teilgenommen, weil ich mit einem Journalisten von Politik International aus Frankreich gesprochen habe und das nicht zeitgerecht schaffen konnte. Es gibt jetzt einen öffentlichen Teil um 20 Uhr. Das nur, um die Rahmenbedingungen zu erläutern. Ich stelle fest, dass alle anwesend sind. Es ist niemand abwesend. Für den nicht öffentlichen Teil war ich entschuldigt, wegen terminlicher Abwesenheit, wie beschrieben. Insofern stelle ich die Beschlussfähigkeit dar. Fest, nicht dar. So, liebe Kollegen, wir kommen zum nächsten Punkt. Das wäre die Genehmigung der Tagesordnung. Gibt es Anregungen, Ergänzungen, Kritik, Hinweise auf die euch zugeschickte Tagesordnung? Dann bitte ich jetzt um euer Wort. Ja, ich hätte eine Anmerkung zu dem Antrag bezüglich des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs. Da liegt das, der Businessplan ist noch nicht endgültig fertig und ist insbesondere nicht veröffentlicht. Deshalb würde ich vorschlagen, dass wir das ganze Thema heute andiskutieren und ich sage mal eine grundsätzliche Richtung, ob wir dem Antrag zustimmen könnten, beschließen, einfach mal ausloten, damit Tom hier auch ein Feedback hat. Ich würde aber den Beschluss zurückstellen, bis tatsächlich dann auch der Businessplan öffentlich ist. Einverstanden. Okay. Dann. Entschuldigung, das war ich. Ich hatte mit dir ja telefoniert, Bernd. Du meintest, wir hätten einen Tagesordnungspunkt zu Öffentlichkeit, Nicht-Öffentlichkeit, dass wir das vorbesprechen mit der nächsten Woche. Und Hamburg, ich habe den jetzt doch wieder nicht gefunden in der Tagesordnung. Du sagtest, der sei drin. Ganz unten. Welchen meinst du damit? Unter Bekanntgaben, ganz zum Schluss hatte ich den eingetragen. Du meinst Einladung nächste Sitzung? Genau. Okay, mir war schon wichtig, dass wir das auch Zeit haben noch für die Diskussion darüber, dass wir, falls das nicht so weit, also wenn es natürlich Konsens ist zu dem, was wir besprochen hatten, ich habe es auch kurz in der internen Sitzung gerade schon mal angesprochen, dann mag das eine Bekanntgabe sein, aber dass wir sonst auch Zeit haben, falls es nochmal Dissens gibt, darüber zu sprechen. Das ist vorgesehen. Die Sitzung dauert, bis ich deren Ende verkündet habe. Und so lange bleibt auch Zeit für Diskussion. Okay, dankeschön. Gibt es sonst noch Ergänzungen und Hinweise? Ja, ich habe noch eine Beauftragung für die Antragskommission, wo ich die Veronique Schmitz gerne beauftragen möchte. Wo möchtest du die gerne platzieren? In der Antragskommission, zusammen mit Silvia, die das bisher macht und die wollen das zusammen machen und Wo in der Tagesordnung? Also ist egal. Ich habe es jetzt mal ganz unten gemacht. Ist egal, wo. Ja, warten wir mal eben, ich muss mal eben scrollen. Während Bernd scrollt, kannst du das nicht in deinem Geschäftsbereich einfach so machen oder ist es dir wertvoll, dass der gesamte Bundesvorstand das beschließt? Ich kann es auch einfach verkünden. Oder wenn ihr sagt, ich soll es in meinem Geschäftsbereich machen. Ich bin damit immer ein bisschen vorsichtig, gerade wenn es um solche Sachen geht, aber wenn ihr sagt, es ist okay, dann mache ich das. Also der Vorschlag wäre jetzt, dass wir einen Tagesordnungspunkt 3a einfügen. Das ist in Zeile 215 und das wäre dann Aussprache einer Beauftragung. Ich trage das mal dort ein in Zeile 215. Okay, das heißt, ich lösche den Beauftragungsantrag wieder. Wo hast du den denn stehen? Ich habe den da reingepostet ins Protokollpad. Ach, der steht da schon. 200. Naja, ja, gut, dann musst, wenn er schon drin steht, dann musst du es ja nicht sagen, dass du ihn hineingesetzt haben möchtest. Nein, alles klar. Dann ist das ja schon enthalten. Gibt es weitere Hinweise, Ergänzungen, Kritik? Ich stelle fest, nein. Damit ist die Tagesordnung in der jetzt vorliegenden Form genehmigt. Neue Tagesordnungspunkte können dann nicht mehr aufgenommen werden. Ich danke. Wir kommen dann zu den Kennzahlen. Ich habe als Kontostand 26.600 Euro. Das Protokoll müssen wir noch genehmigen. Genau, ich war zu weit. Der nächste Punkt, Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung. Ihr habt den Link stehen. Gibt es Hinweise, Ergänzungen, Kritik, Anregungen zum Protokoll der letzten Sitzung? Kein Hinweis, ich enthalte mich nur formell, weil ich ja nicht da war. Dann stelle ich fest, das Protokoll der letzten Sitzung ist genehmigt mit einer Enthaltung durch Sebastian, weil er nicht dabei war. Der nächste Punkt, dann jetzt die Kennzahlen. Wir haben auf dem Konto des, der Bundesebene 26.600 Euro. Das klingt sehr wenig, aber wir haben ein weiteres Konto, ein Tagesgeldkonto. Dort liegen 400.015,03 Euro. Dann haben wir ein weiteres Konto mit 1.538 Euro. Und wir haben jetzt 34.194 Mitglieder. Von denen im Wiki nur 33.946 aufgenommen sind. Und SE heißt Zahlquote. Stimmberechtigung. Damit Zahlquote, oder? Korrekt, Bernd. 60%. Das wird immer besser. Ich bin begeistert. Ja, ein bisschen. Ich rufe, ich werde ein bisschen begeistert. Ein bisschen besser. Fast, ja. Also ich bin ein bisschen glücklich erregt. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 1, Bericht von der nicht öffentlichen Sitzung. Ich würde jetzt gerne Johannes das Wort geben, weil er, wir haben uns ja in der letzten Woche einmal nicht öffentlich getroffen, da hat er so eine schöne Zusammenfassung gemacht und vielleicht kann er dann heute auch vom nicht öffentlichen Teil noch etwas sagen. Johannes, willst du eben? Johannes? Hört ihr mich? Ja, ich höre dich, ja. Du meinst quasi von beiden nicht öffentlichen Sitzungen einen kurzen Bericht? Genau. Ja, wir haben uns vor einer Woche getroffen, dann haben wir festgestellt, dass wir formal das nicht korrekt eingeladen haben. Wir haben nicht gemeinsam als Bundesvorstand beschlossen, worüber wir uns nicht öffentlich unterhalten wollen. Darüber gab es dann Dissens, welche Tagesordnungspunkte wir wirklich in dieser nicht öffentlichen Sitzung Platz geben wollen. Daraufhin wurde die Sitzung sehr schnell wieder geschlossen und wir haben uns als Notlösung außerhalb des Sitzungsrahmens noch verständigt auf das, was gerade gebrannt hat und wichtig war an Feedback. Und haben jetzt heute eine nicht öffentlichen Sitzungsteil gemacht, der eigentlich Feedback beinhaltet sollte. Allerdings, nachdem auch Bernd nicht da war, sind wir dann auch wieder in alle möglichen Dinge abgeklitten, eigentlich eher im Stil von, das ist eigentlich Bericht und ich werde es nachher anreißen, sodass wir nicht wirklich die Zeit genutzt haben, zumindest war das mein Eindruck, um wirklich in die Tiefe zu gehen und persönliches Feedback zu geben. Wir haben sie dann auch um 7:50 geschlossen, die Sitzung, den Sitzungsteil, haben gesagt, wir machen eine kleine Pause, um uns jetzt im öffentlichen Sitzungsteil zu verständigen. Genau, das ist soweit in der, was in der nicht öffentlichen Sitzung gelaufen ist. Das andere sagtest du, glaube ich, Bernd, besprechen wir nachher bei Einladung, wie wir da künftig mit umgehen wollen, wie wir mit öffentlichen, nicht öffentlichen Sitzungen vorgehen wollen. Das haben wir ja nicht in den Sitzungen besprochen. Oder wolltest du dazu auch kurz schon was sagen? Ja, ich kann einen leichten Ausblick geben. Also das Ziel ist es eigentlich, dass wir am Ende einer Sitzung darüber entscheiden, ob eine Feedbackrunde gewünscht wird und ob Bedarf besteht an einer nicht öffentlichen Sitzung. Und wenn wir dann am Schluss einer solchen öffentlichen Sitzung zum Ergebnis kommen, das ist so, wir wollen eine Feedbackrunde machen oder eine nicht öffentliche Sitzung, dann machen wir das, so wie wir es terminieren. Und dann wird in der darauffolgenden öffentlichen Bundesvorstandssitzung, wie jetzt hier unter Top 1, ein kurzer Bericht gegeben, was denn jetzt gewesen ist. Das ist mein Vorschlag und so hatten wir das überlegt. Genau, ich glaube, der einzige Punkt, den wir noch nicht sauber ausbesprochen hatten, ist, wo wir wirklich an welchem Ort wir festlegen, welche Tagesordnungspunkte in diesen nicht öffentlichen Sitzungsteilen stattfinden. Das war ja auch dann der Konflikt, der letzte Woche entstanden ist. Und da wäre mir wichtig, dass wir das irgendwo öffentlich machen, entweder schriftlich öffentlich oder mündlich öffentlich. Und wenn wir uns dann nicht einig werden, dann halt im Zweifel abstimmen. Und wenn die Mehrheit dann sagt, dieser Punkt, der eignet sich für eine nicht öffentliche Sitzung, dann ist das eine Mehrheitsentscheidung. Oder aber wir sind es sowieso klar, weil es Feedback ist oder eine gerichtliche Frage oder strategisch, die man einfach gut gründet, nicht öffentlich macht und wir sind uns alle einig im Bundesvorstand. Genau, das würde ich gerne am Ende der Sitzung machen. Das kann man dann da noch dann öffentlich besprechen. Ich würde jetzt den Top 1 Bericht von der... vielen Dank, Johannes. Ich würde gerne den Top 1 jetzt schließen und aufrufen, den Top 2 aktuell ist. Und ich gebe Klaus das Wort. Ja, die Marina Weißmann hat mich heute gebeten, mal einen kurzen Hinweis zu geben auf eine völlig seltsame Aktion. Und zwar hat sie angesichts der umgreifenden Zickereien in dieser Partei vorgeschlagen, dass wir uns ausnahmsweise mal was ganz Verrücktes machen, uns nämlich mit Inhalten beschäftigen. Und sie hat vorgeschlagen, eine Woche der politischen Arbeit zu machen und dass wir halt mal mindestens so lange uns versuchen, die Augen nicht auszukratzen. Steht was in der Blog dazu, das nur als Hinweis. Zu meinem Geschäftsbereich, ich habe schon geblockt, die Mitgliederverwaltung hat einen großen Berg an offenen Sachen abgearbeitet. Ich habe etwa 550 Anfragen erledigt. Ich habe 1200 Leute in neue Clickbit eingeladen. Morgen gibt es einen Termin mit den Supportern, die die Ticketbearbeitung übernehmen werden. Das geht halt voran, das dauert ein bisschen, weil die alle ihre Datenschutzverpflichtungen unterschreiben müssen, weil die alle an Belehrungen teilnehmen müssen, Terminfindung und so weiter. Das ist ein bisschen kompliziert gerade. Ich habe was geblockt zu der Möglichkeit von Untergliederungen im Bundesliquid. Es gibt ja diese Gebietskennzeichen. Da gab es ein paar Verbände, die angefragt haben, ob sie da nicht schon rein können, obwohl es länger dauert. Da war ich am Wochenende in Hamburg, beim Parteitag, habe zusammen mit Ingo mit den Hamburgern gesprochen. Die werden zu einer Art Pilotverband werden. Das heißt, wir werden als erstes den Landesverband Hamburg ins Bundesliquid integrieren. Da geht es dann weiter. Einladung Liquid Feedback. Gibt es was Neues? Durch das SAGE-CRM, was der Sven gerade aufbaut, wird es die Möglichkeit geben, dass diese Einladung in Zukunft automatisch kommt. Das heißt, dass sobald das Mitglied in der Datenbank einen entsprechenden Status erhalten hat, das heißt, es hat einen Beitrag bezahlt, ist Mitglied geworden, kann die Einladung automatisch versendet werden, sodass die Leute nicht mehr so lange warten müssen. Das Ganze gibt's, sobald das SAGE-CRM läuft. Das hat das Sven geplant für den Oktober. Dann noch ein Hinweis zu der ganzen Flyer-Geschichte der letzten Wochen. Wir haben als Bundesvorstand die Presseabteilung gebeten, uns in Bezug auf diesen konkreten Flyer, der da immer wieder im Raum steht, eine ebenso konkrete Handlungsempfehlung zu erarbeiten, was denn nun genau presserechtlich zu beachten ist und was wir dort tun müssen und umsetzen müssen und welche Anforderungen der Flyer-Ersteller dann beachten muss. Inhaltlich werden wir den Flyer in dem Rahmen nicht bewerten und lediglich noch helfen lassen durch eine Zuarbeit, inwieweit es da um die 10,50 Euro geht, die der Stapel gekostet hat, ob und wer die bezahlt, weil der Piratenflyer draufsteht, ob das ein Problem ist oder nicht. Den Piraten, die sich für das Thema interessieren, stellen wir anheim, dass der Bundesparteitag dann eine Entscheidung treffen kann und man kann ihnen einen sonstigen Antrag oder Satzungsänderungen Antrag stellen zu, ich habe es genannt, Richtlinien zur externen internen Kommunikation. Zum Beispiel die Berliner CDU hat dann extra Punkte in der Satzung. Wenn die Partei das will, kann die Piratenpartei ja sowas auch machen. Ansonsten bleibt es bis dahin beim Status quo. Das heißt, wir greifen als Bundesvorstand in die gesamte Kommunikation dann ein, wenn es echt notwendig ist. Wenn also jemand tatsächlich Mist baut, da haben wir letztens erst eine Facebook-Gruppe weggebissen, wo jemand mit rechtsradikalem Hintergrund wieder das Parteilogo verwendet hat. In dem Fall greifen wir ein. Ansonsten halten wir uns da inhaltlich weitgehend raus. Das war's von mir. Vielen Dank, Klaus. Alios. Ja, ich wollte nur ganz kurz berichten, dass ich am Sonntag in Holland war. Heute Abend ist ja Nationalratwahl in den Niederlanden und im Rahmen des Wahlkampfs hatten die niederländischen Piraten uns eingeladen und ich war da mit dem Olaf aus der NRW-Fraktion, sind wir da am Sonntag hingefahren und waren da erst auf einer Demo gegen den Wietpass, dass diese neue Regulierung für die Coffeeshops, die da mittlerweile schon Gesetz ist und jetzt umgesetzt wird in drei Stufen. Und für die Piraten ist es sozusagen nochmal ein besonderes Thema. Also neben den ganzen gesundheitspolitischen und ordnungspolitischen Fragen, die sich um das Thema drehen, halt auch eine datenschutzrechtliche Sache, weil man zukünftig halt irgendwie Mitglied in diesem Coffeeshop werden muss und dann werden da halt entsprechend die Daten erhoben. Danach waren wir dann in Amsterdam noch auf einem Hausboot, mit dem die dort durch die Niederlande touren im Wahlkampf, hat dort an einer Podiumsdiskussion teilgenommen. Es war noch ein Pirat aus England, einer aus Belgien da. Und wir werden heute Abend sehen, die sind da ganz hoffnungsfroh, dass sie vielleicht tatsächlich sogar einen Sitz reinbekommen. Also in den Niederlanden gibt es keine 5%-Hürde, aber man muss halt mindestens einen kompletten Sitz haben. Das hätte dann dort eben auch so Folge, dass man da in die Parteienfinanzierung reinkommt, sobald man einen vollständigen Sitz dann hat. Und das nur so als kurzer Bericht aus den Niederlanden. Ja, vielen Dank, Adios. Dann haben wir, einen Augenblick, Sven, bitteschön. Ja, ich wollte nur eben kurz schon mal ankündigen, dass die BP-Vorbereitungen laufen. Da wird dann ja auch Anfang Oktober die Einladung bei allen ins Haus flattern. Leute, wenn ihr falsche E-Mail-Adressen gemeldet habt, bitte sendet euren Mitgliederverwaltern in den Gliederungen die korrekte Adresse. Wir werden per E-Mail einladen. Wir haben ja die Satzung geändert und dadurch werden wir natürlich den postalischen Versand, was wir jetzt gerade alles organisieren, natürlich drastisch reduzieren können. Das hilft uns, Kosten zu sparen. Wenn ihr keine E-Mail-Adresse gemeldet habt, meldet sie bitte. Änderung der Daten, ganz wichtig, immer an eure Gliederung oder an mitglieder@piratenpartei.de schicken, damit wir eure Daten aktuell halten können. Ja, und im Rahmen dieser Einladung wird auch in Kürze das CM live gehen. Da habe ich jetzt ein paar Tester, sind noch ein paar kleinere, aber wichtige Sachen zu erledigen und dann soll das auch bald live gehen. Ja, vielen Dank, Sven. Also in der Tat spart uns das ein paar tausend Euro, zwischen 3.000 und 4.000 Euro Portokosten und Briefverarbeitungskosten. Insofern, manchmal zahlen sich Satzungsänderungsanträge auch aus. Ja, also ich rechne mal mit, also wir haben 760 Mitglieder in der Mitgliederdatenbank, die keine E-Mail-Adresse angegeben haben oder wo keine gespeichert ist von den aufnehmenden Gliederungen. Und wenn man jetzt mal von 400-500 maximal ausgeht, die auch noch fehlerhaft sind, da habe ich in den letzten Monaten aber auch schon ein bisschen mit den Landesverbänden vorgearbeitet, das zu bereinigen, dann gehe ich mal von 1.400, 1.300 aus. Das ist also eine ganz schöne Kostenersparnis. Okay, vielen Dank. Gibt es weitere Dinge, die unter Aktuelles noch Erwähnung finden sollten? Ja, da würde ich gerne zwei Worte sagen, wo wir gerade das Thema Bundesparteitag haben. Zum einen der Hinweis, dass am 24. September ein Ortstermin stattfindet für die Presse. Da sind natürlich auch Piraten herzlich willkommen, wenn sie dann Lust haben, im Rahmen der Pressekonferenz oder die Halle, die sich mal in Bochum in Augenschein zu nehmen. Zum anderen möchte ich daran erinnern, dass die Ausschreibung für die 2013er Parteitage bereits seit geraumer Zeit öffentlich ist. Es gibt hier eine erste Vorabindikation, dass Augsburg sich bewerben möchte für den Bundesparteitag 2013.1. Ich würde mich aber auch freuen, generell, wenn sich der ein oder andere vielleicht mal umgucken würde, der sich vorstellen kann, ja auch einen Parteitag in seiner Gegend zu machen, und möchte da auch der Gelegenheit mal den Florenz öffentlich loben, der gerade mal aus Eigeninitiative bundesweit alle erdenklichen Hallen angeschrieben hat, die er irgendwo gefunden hat, die vielleicht in Frage kommen würden für Parteitage, um mal die Kondition allgemein auszuloten. Aber nochmal klarer Hinweis, die Parteitage für 2013 sind bereits ausgeschrieben. Darauf kann sich jeder schon jetzt bewerben und sollte es bitte auch möglichst bald. Ja, vielen Dank. Ich bin jetzt aus dem Pad herausgeflogen durch irgendeinen Skriptfehler. Ich weiß gar nicht, wie der zustande gekommen ist. Gibt es weitere aktuelle Dinge, die berichtet werden sollten? Ja, ich hätte noch was. Der Wirtschaftsprüfer hat mit der Prüfung des Rechenschaftsberichtes 2011 begonnen. Dienstag war ich zusammen mit dem Wirtschaftsprüfer und dem Buchhalter zusammen und wir haben die ersten Unterlagen übergeben, sodass er anfangen kann. Ja, das ist doch schön. Das ist, glaube ich, früher als sogar in den letzten Jahren, glaube ich. So sollte es laufen. Es ist auch früher als geplant, denn wir hatten eigentlich erst Oktober geplant, aber er fängt jetzt schon an. Okay, danke, Swanhild. Gibt es weitere aktuelle Punkte, die ihr noch jetzt vortragen wollt, die auch von strategischer Bedeutung sind? Also nicht jetzt irgendwie Kleinigkeiten. Dann danke ich dafür. Damit können wir den Tagesordnungspunkt 2 schließen und wir eröffnen den Tagesordnungspunkt 3. Er nennt sich Anträge. Hier sind verschiedene Anträge eingestellt, die im Umlaufwesen oder wie auch immer zur Beschlussfassung standen, aber hier nochmal hier entweder und oder nochmal zur Abstimmung stehen. Wir gehen die jetzt nacheinander durch in der Reihenfolge, wie sie aufgeführt sind. Und der erste lautet Übersetzung des Grundsatzprogramms in leichte Sprache. Der Antragsteller ist ein Landesvorsitzender aus Sachsen-Anhalt, Henning Lübbers. Ist der Henning zufällig da? Der Henning Lübbers hat sich bei mir gemeldet und hat berichtet, dass heute leider keiner bei der Sitzung teilnehmen kann, weil die irgendwo anders eine Sitzung haben. Aber er denkt, und ich denke auch, wir sollten uns mit unseren Auslandsmitgliedern mit 20 Euro gerne beteiligen, damit das Grundsatzprogramm umgeschrieben werden kann. Und deshalb, also ich würde dafür stimmen. Kurze Zwischenfrage, 20 Euro insgesamt oder 20 Euro pro Mitglied? Insgesamt sind die Kosten für alle Mitglieder aufgeteilt worden und der Bund hat relativ wenig Mitglieder und deshalb brauchen wir vom Bund her nur 20 Euro beizutragen, weil alle Landesverbände gemäß ihren Mitgliedern aufgefordert werden, sich daran zu beteiligen und wir haben halt nicht so viele im Bund. Also okay. Es ist also ein Umlageschlüssel wirksam geworden in Verbindung mit einer festgesetzten Summe Geld. Und weil wir so wenig Auslandspiraten auf Bundesebene haben, sind es nur 20 Euro. Korrekt. Okay, ich würde dem Matthias ganz so vorkommen, weil er hat dieselbe Idee. Können wir es bitte entweder schnell abstimmen, ansonsten zahle ich es aus meinem Quartalsbudget, damit der Kram von der Tagesordnung kommt. Weil über 20 Euro müssen wir, glaube ich, ja nicht länger reden. Ja, dann schließe ich das ab, indem ich schnell abstimmen lasse. Aber wir müssen ja auch Gelegenheit geben, nachzufragen. Deshalb soll man nicht zu eilig sein. Gibt es noch Wortmeldungen zu dem Antrag? Ja, ich ganz kurz. Wenn es jetzt darum geht, dass diese 7 Auslandspiraten berechnet wurden, dann würde ich den Beitrag gerne etwas erhöhen, weil da hatte ich eine falsche Berechnung. Wir haben doch ein paar mehr Auslandsmitglieder. Aber ob 20, 30, 40 oder 50 Euro von uns, denke ich mir, ich würde mal sagen, der Antrag ist gut, würde das sogar auf 50 hochsetzen wollen, damit es zustande kommt. Ich würde es auch gerne aus meinem Budget bestreiten, dann kann man das von der Tagesordnung nehmen. Und Matthias bitten, ich lese nicht im Mumble-Chat mit und das finde ich, ich wundere mich dann immer, wenn irgendjemand auf den Mumble-Chat irgendwie Bezug nimmt, also dass wir das mal klären, ob wir da auch kommunizieren oder nicht. So, jetzt ein bisschen Ordnung, es geht um 20 Euro, aber das ist Teil der Tagesordnung, die ihr zuvor auch verabschiedet habt, deswegen wird das jetzt auch formal hier exekutiert, dann entsprechende Hinweise bitte dann bei Vorbereitung auf die Sitzung äußern und nicht während der Sitzung, also wir stimmen jetzt einen Antrag ab in von Sven vorgeschlagener Höhe von 50 Euro, ich glaube, es ist erschöpfend diskutiert. Bernd, bist du dafür? Ja, ich bin dafür. Sebastian? Dafür. Markus? Dafür. Swanhild? Dafür. Sven? Dafür natürlich. Johannes? Dafür, hört ihr mich? Dafür. Jawohl. Klaus? Dafür. Matthias? Dafür. Julia? Dafür. Hervorragend. Einstimmig. 50 Euro war das Gebot und ich danke. Wir kommen zum nächsten. Anpassung Gehalt der Bundespressesprecherin. Den Antrag habe ich letztendlich aber gemeinsam mit Swanhild vorbereitet oder wir haben uns das überlegt. Wir wollen versuchen, die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ein bisschen auch so auszurüsten, dass man letztendlich nicht in einer prekären Arbeitssituation tätig sein muss. Hierfür, das hatten wir auch im Vorfeld auch schon mal öfter kommuniziert, gibt es jetzt eine freiwillige Zusage über eine Höhe von 300 Euro von der Landtagsfraktion Schleswig-Holstein. Die 6 Abgeordneten geben jeweils 50 Euro. Wir würden gerne das Geld einsetzen, um die gute Anita ein bisschen besser zu stellen, was das Entgelt angeht. Sie leistet sehr viel und sollte entsprechend dann auch bezahlt werden. Das wird also eine Gehaltserhöhung im Raum, rückwirkend zum 1. September in Höhe von 300 Euro monatlich. Gibt es dazu Wortmeldungen? Hier steht auch Antragsteller Henning Lübbers, aber das ist gar nicht der Antragsteller. Der Antragsteller bin ich. Dazu kurze Wortmeldung. Ja, bitte. Ich war ja auch mit zuständig, den Kontakt herzustellen mit den Fraktionen in Berlin und in im Saarland. Ich habe inzwischen noch weitere Zusagen über 150 Euro, sodass wir die Summe auf 450 Euro erhöhen können. Ich denke, das wäre nur angemessen. Ich würde dann den Antrag stellen, dass wir das gleich mit 450 Euro abstimmen. Wortmeldung Bernd. Auch eine Wortmeldung. Weil da war noch einer dazwischen. Ich weiß es nicht. Ich wollte nur wissen, ob das eine Erhöhung des Stundensatzes ist oder eine Erhöhung der Anzahl der Stunden oder beides, aber das hat Zeit bis danach. Okay, dann mache ich erst und dann Matthias. Also ich würde jetzt nicht jetzt noch weiter erhöhen erstmal, sondern erstmal die 300 Euro. Ziel ist es ja, dass wir 2 bezahlte Stellen für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit vorhalten und wir sollten weitere Zuwendungen jetzt nicht erstmal jetzt durch Aufschlag nehmen, sondern zur Finanzierung letztendlich einer zweiten Kraft. Deswegen sollte man das erst einmal dann auch sammeln. Also das als kleine Entgegnung an dich, Johannes. Also hier stehen 300 Euro für die Entscheidung. Ich hätte auch noch eine kurze Wortmeldung. Ja, Matthias und dann Adios. Ja, ich wollte das, was du gerade gesagt hast, auch anmerken, möchte auch darauf hinweisen, dass eine Erhöhung auch Arbeitgebernebenkosten mit sich bringt, also auch eine zusätzliche Erhöhung. Das heißt, die 300 Euro aus Schleswig-Holstein reichen faktisch nicht für die Mehrbelastung, die wir auch so haben. Also sollte man bitte auch im Hinterkopf haben, dass das bei uns ein bisschen mehr noch an Kosten dann. Das sind dann irgendwo so Richtung 400 Euro, die uns dann effektiv kostet, wenn wir an die 300 Euro ein bisschen mehr geben. Alias? Ich wollte nur noch mal einmal ganz kurz sprachlich das mal klarstellen, dass es um zum einen um die Erhöhung des der Stelle der Bundespressesprecherin geht und zum anderen eben die zweckgebundenen Spenden, freiwilligen Abgaben, die kommen von den Abgeordneten, weil du nur eben Fraktion gesagt hast. Das war irgendwie, wenn es von der Fraktion käme, das wäre doch, glaube ich, irgendwie böse, weil das dann ja irgendwie so Querfinanzierung, glaube ich, hintenrum wäre. Das kommt von den Abgeordneten. Ja, das habe ich gesagt, aber es ist ja die Fraktion, die 300 Euro dann zur Verfügung stellt, zusammengesetzt aus 6 mal 50 Euro. Ja, ich würde das gerne jetzt auch noch. Ja, bitte. Genau, also das ist, finde ich, ist auch ganz wichtig, was Alex gerade sagt. Natürlich, parteienfinanzierungsrechtlich sind die Mitglieder der Fraktion, nicht die Fraktionsmittel, das ist ganz klar. Also das sind Privatspenden der Mitglieder. Meine Frage war auch, ist das unser Arbeitgeberbrutto, ist das netto, welche Summe wird erhöht? Und ich sehe die Eilbedürftigkeit, weil Anita momentan viele, viele Stunden mehr reinlegt in die Arbeit, als sie bezahlt wird. Deswegen würde ich dem Antrag auch heute zustimmen. Würde gerne dann in Ruhe, wenn es darum geht, ich erwarte noch weitere Spenden. Und genau diese Fragen, wie viele Stellen, zu welcher Summe wir dotieren, das dann in Ruhe auch mit einem Liquids-Meinungsbild koppeln, wie normalerweise üblich. Wortmeldung Bernd. Ich rate davon dringend ab, personengebundene Angaben wie Gehälter über Liquid Feedback abzustimmen. Also das sollte nicht einreißen. Fände ich nicht gut. Es ist einfach 300 Euro, und da würde ich auch Matthias ein bisschen korrigieren wollen, 300 Euro jetzt auf das schon in dem Vertrag stehende Gehalt. Wir haben nur die 300 Euro Zusage erst einmal. Die anderen Fraktionen haben sich ja noch nicht wirklich entscheiden können, ob sie freiwillig etwas geben wollen. Das sind natürlich die Abgeordneten, aber ich spreche mal dann von Fraktionen. Und es ist einfach jetzt eine Angleichung des Arbeitsvertrages bei Anita um 300 Euro. Also streiche, ich weiß nicht, 200, was steht drin, 875 oder was steht jetzt drin, und dann plus 300 Euro. Sie kriegt 300 Euro brutto mehr. Genau. Das kostet uns 360 Euro oder sowas. Nochmal ganz kurz die Frage, Erhöhung des Stundensatzes oder Erhöhung der Anzahl der Arbeitsstunden? Nein, bei gleicher Wochenarbeitsbelastung. Gut, danke. So, gibt noch Anmerkungen? Ich stelle fest, nein, dann würde ich gerne zur Beschlussfassung kommen. Ganz kurz noch von mir eine Anmerkung. Entschuldigung, ich habe gerade meine Taste nicht erwischt. Bitte. Langfristig, mittelfristig würde ich darum bitten, dann auch darüber nachzudenken, den Stundensatz der Leiterin der Bundesgeschäftsstelle entsprechend zu erhöhen, weil ursprünglich einmal angesprochen war, die identisch zu halten. Vielleicht kann ich auch antworten. Es ist, ja, Svanhild, dann mach du das. Also wir haben auch daran gedacht, glaube ich. Bitte. Dort herrscht einfach ein anderes Vertragsverhältnis. Das ist ein geringfügiges Beschäftigungsverhältnis, wo brutto gleich netto ausgezahlt wird. In dem Moment, wo wir da anfangen zu erhöhen, werden auch Sozialabgaben fällig, wo es dann sehr schwierig wird, auch mit den sonstigen Einkünften dort was zu machen. Das ist ein etwas komplexeres Thema, und das möchte ich bitte nicht öffentlich besprechen, weil es einfach nicht richtig ist. Solche Einkommensverhältnisse, die muss man direkt mit dem Mitarbeiter besprechen. Die kann man nicht öffentlich besprechen. Das geht nicht. Missverständnis, ich meinte nicht, das jetzt anzupassen. Ich wollte nur darum bitten, das im Hinterkopf zu behalten für später, wenn man Anpassungen macht. Dass es jetzt akut nicht geht, ist mir durchaus klar. Okay, haben wir aufgenommen und werden wir dann berücksichtigen, wenn es soweit ist. Gibt es weitere Anmerkungen? Ich stelle fest, nein. Dann kommen wir zur Abstimmung. Bernd ist dafür. Ja. Sebastian? Dafür. Markus? Dafür. Swanhild? Dafür. Sven? Aber sicher dafür. Johannes? Sehr gern dafür. Klaus? Ich bin dafür. Matthias? Matthias? Dafür, hallo? Ja, alles klar. Julia? Dafür. Ja, einstimmig. Und dann gehen wir doch weiter zum nächsten Punkt. Ich würde also rückwirkend zum 1. September, das sollte vielleicht noch zweimal berücksichtigen. Ich danke den Gebern und danke für die Zustimmung. Und das ist auch gleich ein ausgesprochenes Lob oder eine Anerkennung für die Arbeit von Anita. Danke Anita, danke aber auch an alle weiteren 4 stellvertretenden Pressesprecher, die macht auch super Arbeit. Ich werde freiwillig das auch umsetzen, dass das auch passiert. Das ist gut. Dann habe ich hier Unterstützung einer Kampagne zum Leistungsschutzrecht. Das ist leer. Zumindest in meinem Pad. Ist das korrekt? Nein, in meinem ist es da. Vielleicht bist du verwirrt, weil es 2 Zeilen weiter mit dem Antrag weitergeht. Du hast nur die Überschrift gesehen. Ich bin hier. Hier ist aber irgendetwas durcheinander geraten. Jetzt habe ich's. Alles klar. Es geht los in Zeile 155. Ja, ich habe das aber auf einer anderen Zeile. Ich habe das in Zeile 174 oder so. Ist egal. Unterstützung einer Kampagne zum Leistungsschutzrecht. Ich nutze das Pad, was alle übrigen auch lesen können, glaube ich. Auf jeden Fall kann ich ja nichts hineinschreiben. Deswegen ist es vielleicht woanders. Unterstützung einer Kampagne zum Leistungsschutzrecht. Antragstellerin ist Nina Galla. Ist Nina Galla da oder ein Vertreter? Ich stelle fest, nein. Es geht, ich will den Antrag einmal vorstellen, ganz kurz. Es geht darum, dass der Bundesvorstand beschließen möge, dass wir einem zeitlich limitierten Aktionsbündnis gegen das angekündigte Leistungsschutzrecht beitreten. Das sind verschiedene, es gibt Parteien, die diesem Bündnis sich angeschlossen haben. Letztendlich bündelt sich alles in einer Initiative gegen das Leistungsschutzrecht. Das nennt sich die Initiative Eagle und es gilt darum, Protestmaßnahmen zu initiieren, damit Leistungsschutzrecht für Presseverlage nicht auf den Weg gebracht werden kann. Das Leistungsschutzrecht thematisiert inhaltlich ein Thema Bereich, der zu, wie immer so schön sagt, zu unserer Kernprogrammatik dazugehört. Wir wehren uns schon seit längerer Zeit gegen die Implementierung eines zusätzlichen Gesetzes. Wir glauben, dass man das, was dort gefordert wird, in ein bestehendes Urheberrecht auch implementiert werden kann. Wir glauben, dass schwächere Teilnehmer erheblich beeinträchtigt werden und lehnen es als Unsinn ab. Ihr kennt den Begründungstext, den Antrag. Gibt es dazu den Wunsch einer... gibt es den Wunsch einer Aussprache? Hallo? Ich würde gern kurz mal wieder formal wissen. Der hat uns per Mail erreicht und ob wir weiterhin das so machen, dass die nicht im Wiki veröffentlicht werden, die Anträge, weil ich konnte den nicht finden im Wiki. Der Antrag ist relativ kurzfristig hineingekommen. Letztendlich hatten ja Julia Schramm und Matthias Schrade mit den Beauftragten gesprochen. Daraufhin hat dann Nina Galla dann noch den Antrag gestellt. Der hat mich jetzt per E-Mail erreicht, mich, Julia und Matthias. Und dann habe ich ihn noch letztendlich in den Entwurf zur Tagesordnung, den ich am Montag an euch alle versandt habe, schon mit hineingeschrieben. Oder der ist damit hineingeschrieben worden. Und ich würde dann darum bitten, dass ihr die Pads, die dann mit der Einladung zur Sitzung versandt werden, dann auch bitte zur Kenntnis nehmt. Dann können alle rechtzeitig die Texte auch lesen. Wortmeldung? Vielleicht kurze Anmerkung, Bernd, mir ging es nicht so sehr darum, dass ich da nicht informiert bin, sondern dass wir grundsätzlich da an einem zentralen Ort den Zugriff herstellen für alle Mitglieder und das dann nicht in der Tagesordnungspad machen, aber wir können es gerne in Hamburg noch besprechen, wenn wir grundsätzlich sowieso die ganzen Workflows mal besprechen wollen. Das wäre einfach, glaube ich, im Sinne der Klarheit sinnvoll, wenn wir da das Ganze zentral irgendwie zusammenfinden, alle Anträge, das Thema Redmine, aber das möchte ich jetzt hier nicht vertiefen, es geht gerade um den Antrag. Genau, Alios, du hast das Wort. Ich ziehe da mal zurück. Gibt es weitere Wortmeldungen? Ja, ganz kurz. Ich kann die Schuld auf mich nehmen. Ich hätte ihn ja ganz einfach ins Wiki übertragen können. Ich habe es nicht gemacht, weil ich das Pad erst gestern Abend komplett vorbereitet habe und das einfach übersehen habe. Genau. ich hätte es höflich verschwiegen. Ich würde aber das noch allgemein sagen. Bundesforschungskollegen arbeiten hier ehrenamtlich und im Rahmen ihrer zur Verfügung stehenden Freizeit. Sollte mal etwas da durchrutschen, dann ist das so. Das hängt damit zusammen, dass wir alle durchaus belastet sind und insofern ist das verzeihlich, aber ich glaube, dass die Möglichkeit bestanden hat, zumindest für den Bundesvorstand den Antrag intensiv zu prüfen. Er ist ja auch verbunden mit einer Budgetfeststellung in Höhe von 1.000 Euro, die aber nicht abgerufen werden sollen. Darauf weise ich nochmal hin. Gibt es inhaltlich Anmerkungen? Ich möchte ergänzend kurz darauf hinweisen, für die, die es noch nicht mitbekommen haben, es ist heute eine E-Petition von Bruno Gramm online gegangen, auch zum Thema Ablehnung des Leistungsschutzrechts. Ich würde alle Anwesenden bitten, auch diese E-Petition zu unterschreiben und das auch möglichst intensiv weiter zu verbreiten. Wir sind bereits bei mehr als 800 Mitzeichnern jetzt innerhalb von gerade mal, ich glaube, 8 oder 10 Stunden. Genau, das stimmt. Dazu hatten wir heute aufgerufen. Ich hoffe, dass die Petition von Erfolg gekrönt sein wird. Das wäre ein toller Erfolg für Bruno und Nina. Gibt es weitere Wortmeldungen? Ja, das wäre jetzt nochmal kurz meine Frage gewesen, ob du nochmal kurz erläutern kannst, weil unten als Umsetzungsverantwortliche sind genau Bruno und Nina genannt, was sie jetzt auch dann noch weiterhin konkret vorhaben. Also, weil wir ja in den letzten Sitzungen häufiger mal hatten, sollen wir jetzt jedes Ding sozusagen unterstützen oder nicht. Aber da soll ja auch wirklich inhaltliche Arbeit stattfinden. Vielleicht kannst du das nochmal kurz darstellen. Also Bruno ist ja auch irgendwie Auftragsherr für das Urheberrecht-Thema. Das hängt ja auch eng zusammen, dass du das vielleicht nochmal kurz darstellen kannst. Ja, unter anderem ist daran gedacht, auch zum Thema Leistungsschutzrecht einen runden Tisch zu veranstalten, das möglichst pressewirksam. Es ist also vorgesehen, dass wir hochkarätige Vertreter einladen. Bruno Kram ist gerade dabei, bestimmte Personen anzusprechen und dass wir das dann öffentlich auch zu einer Diskussion wiederum einladen über Sinn und Unsinn von Leistungsschutzrecht. Das ist ein Exemplar. Weitere Kampagnen werden natürlich dann auch besprochen in der Initiative, in der sich dann die Piratenpartei mit anderen Bündnispartnern auch wiederfindet. Kann man naturgemäß nichts vorgeben. Es geht jetzt darum, die Kräfte zu bündeln. Wir sind ja eine Partei, die sich auch thematisch Bündnispartner suchen möchte. Das ist ein Beispiel für ein thematisches Bündnis. Und ich denke, dass dann die bestimmte Initiativen aus der IGL-Initiative heraus getätigt werden. Aber die E-Petition ist ja auch schon ein Beispiel, ein weiteres Beispiel, das die Piratenpartei macht. Der runde Tisch. Das sind jetzt also zwei Beispiele. Ich glaube, da kann man beiden vertrauen, dass da auch schöne kleine Kampagnen rausgemacht werden, die dann noch ausgedacht werden müssen. Ich würde mich gerne zu Wort melden. Ja, bitteschön. Jo, ich würde dem Antrag zustimmen, weil ich möchte, dass die voranarbeiten können und ich würde gerne die 1.000 Euro aus meinem Budget bestreiten, damit wir das übersichtlich halten und nicht noch kleine Einzeltöpfe aufmachen. Das zählt aus meiner Sicht zur inhaltlichen Arbeit, dafür habe ich ein Budget. Sehr schön, danke Johannes. Gibt es weitere Wortmeldungen? Ich stelle fest, nein, dann stimmen wir jetzt darüber ab. Bernd, bist du dafür? Ja, ich bin dafür. Sebastian? Dafür. Markus? Dafür. Swanhild? Ich enthalte mich. Sven? Dafür. Johannes? Für. Klaus? Ich bin auch dafür. Matthias? Dafür. Julia? Dafür. Vielen Dank, der andere ist angenommen. Ich komme zum nächsten. Da gab es jetzt den Hinweis, dass man natürlich jetzt nichts entscheiden sollte, solange kein Businessplan vorliegt. Ich glaube, das geht um diesen Antrag wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb. Der Antragsteller ist jetzt in dem Pad, in das ich hineinschauen kann, nicht benannt. Aber das wird ja wahrscheinlich ein Swanhild sein. Der Antragsteller ist Thomas Jongmanns, der im Sprecherraum ist. Okay, ich habe nur das Pad geöffnet gerade. Ja, du hast das Wort. Ja, grüßt euch. Ja, der Antrag ist in Abstimmung mit Swanhild gestellt. Der ist auch gar nicht unbedingt gestellt, um heute Abend schon verabschiedet zu werden oder entschieden zu werden, weil da müssen natürlich Zahlen her. Der ist gestellt worden, damit einfach die Summen schon mal bekannt werden, mit denen wir planen. Der Antrag soll entschieden werden, beziehungsweise der Businessplan wird vorliegen zu Ende September. Und wenn ich richtig informiert bin, trefft ihr euch das nächste Mal zum 6. oder 29. September. Und zu dem Zeitpunkt soll der Businessplan vorliegen und sollen auch dann die Verabschiedungen umgesetzt werden. Also ja, dient jetzt eigentlich wirklich eher dem, was der Matthias vorhin auch sagte, einfach das Thema bekannt zu machen, zu kommunizieren und eventuell auch anzudiskutieren. Okay, dann würde ich vorschlagen, dass zunächst einmal Bundesvorstandskollegen noch Fragen stellen. Ich weise darauf hin, dass wir am Montag bereits in meiner Sprechstunde eine 90-minütige Erörterung zum Thema wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb hatten. Ich bitte um Verständnis, dass wir jetzt das nicht ausufernd nochmal diskutieren, weil wir es auch in der letzten Vorstandssitzung auch schon mal angesprochen hatten, mit Hinweis auf eine Diskussion, zu der wir dann noch extra eingeladen haben. Darüber hinaus habe ich nur gesagt, dass wir nochmal einen Podcast machen im Krähennest, dass ich Swanelt und Thomas auch bitte, dass sie dabei sind. Also insofern, dann bitte nur kurze Wortmeldungen und knappe Beiträge von Bundesvorstandskollegen. Bitteschön. Ja, ich hatte mich ja schon links kurz zu Wort gemeldet. Ich möchte zum einen nachdem, ich weiß nicht, die anderen Kollegen haben, glaube ich, vielleicht mit Ausnahme von Swanelt den Businessplan noch nicht gesehen. Ich möchte dann nur kurz anmerken, dass Tom sich da nach meiner Meinung sehr, sehr professionell des Themas angenommen hat und von meiner Seite aus beim ersten intensiven Diskutieren habe ich da keine Auffälligkeiten festgestellt, die irgendwie, ja, wo ich hier falsche Grundsatzannahmen oder Ähnliches entdeckt hätte. Das an der Stelle auch ein ganz dickes Lob für die Arbeit, die er sich da gemacht hat. Und zum anderen, weil es auch, glaube ich, am Montag genannt wurde, würde ich vielleicht kurz auch darauf hinweisen, dass dass hier der Betrieb, der bisher über Get Digital gelaufen ist, künftig über, also der piratenbezogene Artikelbetrieb, künftig über diesen Shop abgewickelt wird und wir da auch und auch Tom plant, einen Teil des Lagers dann mit zu übernehmen. Das ist, glaube ich, eine wichtige Information, die noch nicht alle anwesend haben dürften. Ja, vielen Dank, Matthias. Gibt es ansonsten Wortmeldungen aus dem Kreis des Bundesvorstands? Ja, nachdem der Tom ja gerade angedeutet hat, dass der Antrag jetzt noch nicht zu entscheiden ist, dass es um eine Vorabinformation geht, würde ich schon mal formal Antrag auf Vertagung stellen. Ich hätte dazu auch noch was gesagt, also keine Sorge. Gibt es sonst noch Wortmeldungen aus dem Bundesvorstandskreis? Bielefest, nein. Gibt es Wortmeldungen aus dem Auditorium? Ich will das nochmal kurz öffnen, das Auditorium. Ich stelle fest, nein. Ich möchte noch einen Satz sagen, dann bin ich auch ruhig. Ja. Die Verschiebung des Businessplans hat sich ergeben daraus, dass wir zu Anfang September das Gutachten eines Wirtschaftsprüfers bekommen haben, der sich die ganze Geschichte wie wir planen angeschaut hat. Und ich sag mal, zur gelinden Überraschung vieler Beteiligter stand in diesem Gutachten drin, dass der Zentraleinkauf, den wir ja eigentlich schon angefahren haben, wo gestern die ersten Sachen ausgeliefert worden sind, selbst wenn wir ihn als Nullsummenspiel betrachten, zum wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gehört. Das war für uns eine neue Planungsgrundlage und diese Zahlen, die plane ich gerade in den bisher existierenden Businessplan rein. Und deswegen verschiebt das Ganze sich und da es sorgfältig passieren muss, haben wir gesagt, lass die Antragsschiene laufen, weil wir die Zahlen überschlagsweise so haben, dass wir mit den 20.000 denken, auszukommen. Aber wir sind eben nicht vernünftig mit der Arbeit fertig, um sie wirklich vorzulegen. Das ist ja auch nicht so tragisch. Wir haben ja am Anfang der Sitzung darauf hingewiesen. Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir den Antrag jetzt erstmal nur zustimmen, zur Kenntnis nehmen und nicht beschließen und im Sinne von Johannes vertagen. Insofern würde ich die Diskussion, die wir schon Wochen und stundenlang geführt haben, an dieser Stelle auch nicht weiterführen wollen. Tom, ich danke dafür, dass du bereit warst, hier dabei zu sein, für dein Engagement, was du gezeigt hast. Danke für deine Arbeit und wir sind dann gespannt, wenn der Antrag kommt. Ich würde dann weitergehen zum nächsten Punkt. Das ist die Beauftragung Veronique Schmitz für die Antragskommission. Julia hatte zu Beginn davon gesprochen. Ich glaube, wir brauchen eine Aussprache hier zu führen. Sei denn, Julia, du möchtest noch was sagen. Bitte schön. Veronique ist super, macht klasse Arbeit und ich will ihr da einfach ein bisschen mehr in die Hand geben, ein bisschen offizieller. Alles klar. Dann würde ich einfach vorschlagen, wir bestimmen das ab. Bernd ist dafür. Ja, Sebastian? Ja. Markus? Ja. Swanelt? Dafür. Sven? Ja. Johannes? Das ein Ja? Ja, ja. Klaus? Ja. Matthias? Ja. Julia. Ja. Einstimmig angenommen. Damit haben wir alle Anträge unter Top 3 fast immer einstimmig abgestimmt. Das ist schon ein schönes Ergebnis. Ein Punkt wurde letztendlich in Abhängigkeit der Vorlage eines Businessplans nochmal verschoben. Wir haben das aber das Zahlenwerk schon einmal zur Kenntnis genommen. Ich schließe damit Tagesordnungspunkt 3 und rufe auf den Tagesordnungspunkt 4. Fragen an den Bundesvorstand. Gibt es Fragen an den Bundesvorstand? Dann müsst ihr jetzt nach oben in den Sprecherraum kommen. Jawohl, es gibt Fragen von Raven aus nehme ich an. Du bist stumm. Jo, ich musste erstmal ein bisschen mit Mikro. Ich wollte eigentlich nur fragen, was jetzt mit dem Syrien-Antrag bzw. INI wird. Ich glaube, da wollte Johannes was dazu sagen und würde ich auch echt gern ein bisschen mehr Erläuterung hören. Johannes? Ja, da kann ich gerne was dazu sagen. Ich persönlich bin davon ausgegangen, ich habe mir ja am Sonntag den Finger gebrochen und habe deswegen mich vor allem ins Liquid gestürzt, kurzfristig, um zu gucken, was auf der Tagesordnung steht. Und bin davon ausgegangen, dass wir den heute behandeln. Nichtsdestotrotz sehe ich grundsätzlich den Vorgang kritisch, insofern als der Antrag nichts vom Bundesvorstand verlangt. Der Antrag formuliert schon rein sprachlich, die Piratenpartei möge sich positionieren. Und wir, der Bundesvorstand, sind nicht die Piratenpartei. Da ist es die Schwierigkeit, die wir da haben. Also Anträge an den Bundesvorstand müssen ganz konkret natürlich beinhalten, was wollt ihr vom Bundesvorstand? Wir sind nicht die Presseabteilung, wir geben keine Presseerklärungen raus. Wir schreiben, so ist auch momentan zumindest der Usus, auch der Presse, den Pressesprechern nicht vor, welche Pressemitteilungen sie zu geben haben. Das ist Teil unserer dezentralen Organisationsstruktur. Wir als Bundesvorstände schreiben auch einem einzelnen Bundesvorstandsmitglied nicht vor, wie es sich in einer politischen Frage positioniert. Und Zwischenpositionierungen finden wir normalerweise, die wir dann auch zum Teil zitieren, öffentlich im Liquid Feedback unter den Meinungsbildern. Insofern, ich habe vor 2 Wochen schon gesagt, wir können uns bereits so positionieren. Jeder einzelne Bundesvorsitzende kann das tun. Die Presse, SG Presse könnte jederzeit eine Pressemitteilung mit diesem Text rausgeben, auch ohne, dass der Bundesvorstand hier irgendwas formell beschließt. Die Bundespresse entscheidet das danach normalerweise, wo ist die Nachricht, wo ist der aktuelle Bezug. Und wenn das stimmig ist und vom Programm gedeckt ist, dann wird sowas auch rausgegeben. Und ich tue mir sehr schwer als Bundesvorstand, ohne dass wir das grundsätzlich so geklärt haben, der Bundespresse jetzt anzuordnen im Sinne von, ihr habt jetzt eine PM zu dem Thema zu machen, weil bisher unser Umgang nicht war zwischen Bundesvorstand und Bundespresse. Also bei mir bleibt die Frage offen, was ist da gewünscht und wollen wir künftig Bundesvorstandsbeschlüsse dazu nutzen, um politische Erläuterungen zu unserem Grundsatzprogramm zu formulieren? Das ist so die Grundsatzfrage, die sich da trifft. Inhaltlich gehe ich komplett d'accord und ich bin auch sehr gerne bereit, an jeder Situation, wo ich dieses Thema anbringen kann, entsprechende Statements zu machen. Das ist so ein bisschen meine Schwierigkeit mit dem Antrag und ich habe das Gefühl, wir müssen da grundsätzlich in unserer Partei uns klar werden, wie wir zwischen den Parteitagen, wo wir programmatisch beschließen, solche Positionen, die richtig und sinnvoll sind, nach vorne bringen können. Also wie wir diese Kampagnenfähigkeit erreichen, dass wir genau dieses Anliegen, das ihr mit dem Antrag habt, nach vorne bringen. Ich glaube aber nicht, dass das Aufgabe unseres Gremiums ist. Also siehst du die Lösung darin, dass wir uns an die SG Presse wenden, in der Hoffnung, dass die PM rausgeht, in der Hoffnung, dass das irgendjemand liest, eventuell vielleicht, wenn wir Glück haben, und vielleicht dann noch mit 1-2 Kommentaren von einem Bufo, wem auch immer. Ganz kurz, also A, ist es von unserem Grundsatzprogramm ja anscheinend doch gedeckt, wie wir das letzte Mal verrafft haben. Das heißt, wenn ihr zur SG Presse geht, namentlich Martina Flasch, die für die PMs verantwortlich ist, auf Twitter Drachenrose, und ihr sagt, das ist die PM, dann werden automatisch Bufu-Zitatgeber gesucht, beziehungsweise jemand, der sich damit in irgendeiner Weise beschäftigt. Also da wäre vielleicht, okay, das hört sich jetzt komisch an, weil das mein Mann ist, aber Fabio Reinhardt, der ja auch Asylpolitik im Abgeordnetenhaus macht und sich viel damit beschäftigt, solche Leute werden dann gesucht und dann wird das rausgeschickt. Und wenn man da ein bisschen Druck macht, dann ist die PM innerhalb von 48 Stunden auf jeden Fall raus. Also das ist meine Erfahrung, nur um kurz den Ablauf da zu nennen, weil selbst wenn wir jetzt dem zustimmen, und ich sehe das auch kritisch, alleine deswegen, weil es für mich eine Politisierung auch dieses Gremiums ist, also eine extreme Politisierung abseits von politischer Verwaltung. Wenn wir dem jetzt zustimmen, geht es bei der SG Presse nicht schneller. Blöde ist, dass Neutrino gerade nicht da ist, heißt Christian Neubauer. Der hat den Antrag ja eigentlich gestellt. Ich glaube, er hat sich eigentlich von dem BUFO wirklich eine Positionierung an sich gewünscht, ob man da d'accord geht oder eben nicht. Ich versuche es ihm irgendwie zu vermitteln, dass das jetzt nur über SG-Presse geht. Ja, bitte. Wir können hier eventuell sehr gerne ein Meinungsbild abrufen, dass wir ins Protokoll nehmen, ob wir als BUFO der Meinung sind, dass das vom Grundsatzprogramm gedeckt ist. Ich glaube, der Meinung sind wir. Genau diese Formulierung, eine Positionierung vom BUFO gewünscht, das bringt eigentlich den Konflikt auf den Punkt. Genau das wollen wir bei der Piratenpartei nicht. Wir als BUFO können aufgrund unserer politischen Einschätzung, wie jeder andere Pirat, sagen, ja, diese Position sehen wir vom Grundsatzprogramm gedeckt. Und wir können auch die Presseabteilung bitten, sich dem anzunehmen, dem Anliegen. Das werde ich auch tun. Und ich bin auch gern bereit, da persönlich Zitate vorzugeben. Aber es geht wirklich, wie Julia sagt, darum, wir wollen nicht eine Politisierung des BUFOs. Wir sind nicht die Piratenpartei. Jetzt werde ich auch mal ein bisschen formal. Es ist ja Fragen an den Bundesvorstand und ich würde jetzt hier ungern Positionierung oder Entscheidung treffen. Das hätte im Rahmen einer anderen Tagesordnung geschehen müssen. Dieser Punkt dient einfach der Ermöglichung, Fragen an den Bundesvorstand zu stellen. Und dann werden dazu Antworten gegeben. Ich würde jetzt nichts Formales hier jetzt einfügen. Insofern, Raven, ist deine Antwort oder deine Frage hinreichend beantwortet worden? Mit extremem Frustrationspotenzial, aber ist beantwortet. Okay. Dann danke ich für dein Verständnis. Gibt es weitere Fragen? Ich stelle fest, nein, oder? Nein. Mach zum nächsten Punkt. Dann schließe ich den Tagesordnungspunkt 4 und rufe den Tagesordnungspunkt 5 Verschiedenes auf. Da gibt es zwei Hinweise von Johannes, aber Klaus, du hattest jetzt auch noch etwas, aber ich gebe erstmal Johannes das Wort. Johannes, bitteschön. Hört ihr mich? Hört ihr mich so? Ja, wir hören nicht auf dich, aber wir hören dich. Wunderbar, so möchte ich es auch. Ich wollte darauf hinweisen, dass der Bereich Sozialpolitik in unserer Partei anscheinend immer wichtiger wird. Das hat man die letzten Wochen medial gesehen. Wir haben in diesem Bereich bisher keine Beauftragung ausgesprochen. Ich habe übergangsweise, um das Thema auch ein bisschen von meiner Person wegzubringen und ich nicht immer von als erstes angesprochen werde medial, in Abstimmung mit Bernd schon den FITZ, Landesvorsitzenden von NRW, gebeten, der ja auch quasi einen Hut auf hat und in dem Themenbereich sich sehr auskennt, der ist mit den Sozialpiraten verknüpft und würde gerne diesen Themenbereich für eine Beauftragung offiziell ausschreiben. Das werde ich die nächsten Tage tun per Vorstandsblogpost und dann ein, zwei Wochen Zeit lassen, dass man sich da meldet. Ich werde mit Sicherheit dann auch die Sozialpiraten um eine Meinung bitten, wen sie sich dort gut vorstellen könnten, weil sie einfach in dem Bereich viel tun. Ich möchte aber jedem, der in diesem Bereich glaubt, er könne eine Beauftragung gut erfüllen, motivieren und aufrufen, sich für eine solche Beauftragung zu bewerben, und bin der Meinung, dass wir dann gut, dass es uns gut tut, wenn wir dann einen klaren Hut definieren, den wir als Presseansprechpartner aufbauen können. Die zweite Ankündigung, die ich habe, ist in Absprache mit Julia, das ist unser gemeinsamer Bereich, weil es sich da überschneidet, die Vorbereitung von Bochum und die inhaltliche Arbeit. Wir werden in Kürze Themenwochen ausrufen, auf Twitter geht es schon rum. Themenwochen bedeutet, dass wir die Zeit bis Bochum nutzen wollen, um im Wochenrhythmus den Fokus auf die Arbeit eines politischen Bereiches zu richten, sodass jeder, der in seinem politischen Bereich arbeitet, nicht nur in Bochum seinen Themenbereich fertig hat und dann kurz vorher guckt, was die anderen machen, sondern dass wir eben eine Woche zum Beispiel Energiepolitik oder Urheberrecht oder Umweltpolitik in den Fokus rücken. Das wird dann Kyra macht dicke Engel mit Monopol und mit, ich glaube, Parsifal ist dabei, wo dann Anträge gegrillt werden können im Mumble. Und wir wollen einfach ein paar Aktionen machen, wollen es pressemäßig ein bisschen begleiten, damit wir auch im Vorfeld von Bochum schon ein bisschen mehr inhaltliche News generieren. Dazu gibt es die nächsten Tage einen Blogpost und ich bitte euch dann, wenn ihr da thematisch arbeitet, euch bei mir kurzfristig zu melden, dass ihr da einen Slot bekommt. Okay, danke Johannes. Dann war jetzt irgendwie Klaus, Julia, bitteschön. Moritz hatte mich angesprochen, es geht um Bürgeranfragen und ISG-Programmanfragen generell. Und die Frage, also das wird in der BGS gemacht. Und wer dafür der Ansprechpartner im BUFO ist, das sollte ich kurz ansprechen, das haben wir noch nicht wirklich geklärt. Und die Frage ist jetzt, fällt es einfach in die BGS, dann wären das Bernd und ich? Oder wie läuft das? Ich sollte das nur mal kurz ansprechen. Ich werde dazu am 17. September, am Montag nächste Woche, in der BGS zu so einer Besprechung gehen mit Moritz und so. Da wollten wir das besprechen. Okay, weil Moritz mich jetzt angerufen hatte und mir noch eine SMS geschrieben hatte, dann würde ich einfach sagen, fällt es in den BGS-Bereich, oder? Dann gebe ich ihm das Feedback. Genau, und alles Weitere würde ich dann mit Moritz auch vor Ort nächste Woche Montag sprechen. Genau. Klaus? Ja, ganz kurz noch ein paar Sachen zu Anträgen, dass jetzt mit dem Syrien-Antrag ein bisschen durcheinander ging. Formal ist es so, dass Anträge an den Bundesvorstand entweder über das Wiki-Formular oder per E-Mail an vorstand@piratenpartei.de gestellt werden können. Wenn es der Liquid-Feedback-Vorstandsantragsbereich ist im Moment eine Ergänzung für bereits vorhandene Anträge. Das möchte ich nochmal deutlich machen. Also es ist kein Automatismus, dass wenn ein Meinungsbild im Liquid-Feedback, egal in welchem Bereich jetzt erhoben wird, dass das automatisch als Antrag an den Bundesvorstand gilt. Das als genereller Hinweis und ein weiterer genereller Hinweis. Es ist echt hilfreich, wenn die Leute, bevor sie den Antrag stellen, also per E-Mail an uns schicken oder ins Wiki-Formular einkippen, mit jemandem von uns sprechen, der wahrscheinlich dafür zuständig ist. Es macht vieles einfacher, wenn einer von uns schon Bescheid weiß, wenn man es vielleicht dann schon direkt im Rahmen des eigenen Geschäftsbereiches abwickeln kann. Und so wäre zum Beispiel dieser Syrien-Antrag vielleicht erledigt gewesen, indem man das vor einer Woche schon hätte klären können, dass man das einfach mit der Presse abmacht und dann ist gut. Genauso wie andere kleine Sachen in der letzten Vergangenheit. Es ist sehr hilfreich, wenn ihr die Anträge, also jetzt mit ihr an die Zuhörer und die Basis und die Leser des Protokolls, wenn ihr Anträge an den Vorstand vorher versucht, mit einem zuständigen Vorstandsmitglied zu besprechen und vorzubereiten, damit dann wir in der Sitzung nicht Dinge besprechen oder debattieren müssen, die man mit zwei, drei Fragen im Vorfeld geklärt haben kann. Das spart unser aller Zeit und Nerven. Kurze Ergänzung von mir. Ich habe inzwischen, wie wir es besprochen hatten, im Wiki-Einreichungsportal Felder hinzugefügt für wurde der entsprechende Bundesvorstand kontaktiert und die GO verlinkt, wo man das nachgucken kann, mit der Bitte versehen. Wir haben ja gesagt, wir wollen es nicht in die GO schreiben, sondern diese Bitte aussprechen und diese Bitte habe ich dort auch eingetragen im Formular. Okay, vielen Dank. Gibt es sonst noch Verschiedenes? Ich hätte noch eine Sache. Julia und ich hatten ja ein Stiftungstreffen ausgeschrieben, dass das jemand organisiert. Wir haben uns entschieden, dass wir dafür den Sebastian Greiner und Jens Ohlig einsetzen, dass die am 14. und 15. Oktober in Frankfurt für all diejenigen, die sich mit dem Thema Stiftung in der Piratenpartei beschäftigen wollen, dass die sich dort treffen. Auf der Vorständeliste ist auch ein Hinweis gekommen, wo man sich anmelden kann, wo man auch als Referent sich anmelden kann. Wir möchten eigentlich nicht mehr als 50 Teilnehmer dort haben, weil es dann zu viel wird. Und wir werden zusehen, dass wir das vernünftig und ordnungsgemäß durchführen, damit wir mal insgesamt alle zusammen über Stiftungen uns unterhalten können und nicht Parteitagszeit dafür in Anspruch nehmen müssen. Ja, vielen Dank, Arnold, für die Ankündigung. Ich freue mich auf die Ergebnisse, die hoffentlich entstehen werden, nach jahrelanger Diskussion. Gibt es sonst noch etwas? Ich stelle fest, nein, dann schließe ich den Tagesordnungspunkt 5 und rufe den Tagesordnungspunkt 6 aus. Ich lade euch formell schon einmal ein für die nächsten Sitzungen. Das ist nämlich der Tagesordnungspunkt. Der sichert mich ab, wenn ich mal nämlich vergessen habe, euch einzuladen, dann habe ich es nämlich in der Sitzung. Es sind dort drei Termine oder drei Angaben enthalten. Ich fange einfach mal dann oben an. Besteht Bedarf, am nächsten Mittwoch um 20 Uhr eine nicht öffentliche Feedbackrunde durchzuführen? Ja, halte ich für sinnvoll. Okay, gibt es... Hatten wir uns schon geeinigt, wir hatten zwei verschiedene Versionen in den Pad reingeschrieben über die Zeitgestaltung, welchen der beiden Versionen wir nutzen wollen. Hier steht am 19. September um 20 Uhr. Der Vorschlag im Pad, das Julia aufgemacht hatte, war 20 Uhr Berichte wie bisher und anschließend circa 20.30 Uhr die Feedbackrunde, sodass wir kurz die öffentlichen Sachen, wo wir uns berichten, was wir sowieso tun würden an dem Mittwoch, was die letzte Woche war, die Dinge, die öffentlich sein können, erst öffentlich machen, dann sind alle up to date und auch die interessierten Mitglieder wissen Bescheid und dass wir dann, sobald wir damit durch sind, in die nicht öffentliche Sitzung gehen. So ist der letzte Stand in dem Transparenz- und Sitzungen-Pad. Wäre die Frage, ob das nicht ein sinnvoller Weg wäre. Ich fände ihn gut. Was unterscheidet das? Was unterscheidet das jetzt? Wenn wir jetzt um 20 Uhr eine Feedback-Runde machen, was ist dein Gegenvorschlag, es nicht zu machen, oder? Nee, die Idee war zu sagen, dass wir um 20 Uhr eben jeden Mittwoch ansprechbar entweder Sitzungen haben oder ansprechbar sind für interessierte Mitglieder. Und dass wir dann eine halbe Stunde den Jour fix machen und anschließend eben dann die nicht öffentliche Sitzung, mit wo wir die Feedback-Runde machen. Aber diesen Jour fix hatten wir ja schon auf 20 Uhr festgelegt. Das fände ich eigentlich die Idee finde ich eigentlich ganz gut, weil man dann sagen kann, dass wir erst eine halbe Stunde ein bisschen eben öffentlich berichten und dann in die Sitzung gehen. Okay, dann habe ich das eben falsch verstanden. Okay, dann ist am nächsten Woche Mittwoch um 20 Uhr ein Jour fix im Mumble NRW. Und dann wäre meine Frage jetzt korrekt, besteht Bedarf, um 20.30 Uhr in der nächsten Woche eine nicht öffentliche Feedback-Runde zu machen? Ja. Ich bin dafür. Sehr gerne. Okay, dann soll das so sein. Dann treffen wir uns nächsten Mittwoch um 20.30 Uhr in einer Feedbackrunde nicht öffentlich. Besteht darüber hinaus Bedarf an einer nicht öffentlichen Sitzung mit Agenda? Ja, wir haben drei Themenbereiche. Ich bin vorher nochmal durchs Pad gegangen für Hamburg. Und wir haben drei Themenbereiche, die ausdrücklich nicht öffentlich gewünscht sind. Ich kann das kurz vorlesen, wenn es euch recht ist. Das ist wieder eine Art Feedback, kritische gegenseitige Evaluierung und Feedback zur Vorstandsarbeit, Auswertung erreichter, greif- und messbarer Ergebnisse und die Neudefinition von Aufgaben, wo es um persönliche Stärken, Schwächen und Aufgaben geht. Das drei wurde intern erbeten, da könnte ich auch zustimmen und sagen, dass wir die intern machen. Und die anderen Punkte im Pad sind aus meiner Sicht momentan möglich, dass wir die öffentlich besprechen. Und dafür würde ich dann auch plädieren, dass wir die dann öffentlich machen. Aber für eine nicht öffentliche Sitzung brauchen wir auf jeden Fall in Hamburg. Dann würde man das jetzt, also die nächste nicht öffentliche Sitzung wäre dann am 29. September 2012 um 11 Uhr in Hamburg mit diesen drei Tagesordnungspunkten vorläufig. Ist das korrekt? Auch wieder da eine Frage. Dann wäre für mich die Frage, ob wir jetzt noch die anderen öffentlichen oder nicht öffentlichen Tagesordnungspunkte festlegen oder ob wir uns dazu dann nochmal am Samstag früh Zeit nehmen, dass wir gemeinsam die Tagesordnung festkloppen für das Wochenende. Ich weiß nicht, ob wir das heute noch schaffen. Ich würde gerne dieses Festlegen der Tagesordnung öffentlich machen, weil eine Festlegung der Tagesordnung für mich, da können wir, denke ich, öffentlich drüber sprechen, worüber wir sprechen wollen. Wir machen eine formelle Bufo-Sitzung öffentlich auch. Also das ist ja auch nochmal, da steht ja die nächste öffentliche formelle Sitzung um 17 Uhr am Samstag, den 29. September, so habe ich es also real life. Dazu ist auch nochmal eine Agenda zu machen. Und du meinst jetzt eine öffentliche Sitzung außerhalb der formellen öffentlichen Bufo-Sitzung, die letztendlich am Samstag und am Sonntag dann auch noch in Hamburg stattfindet, korrekt? Ja, folgender Punkt. Ich glaube, dass wir mehr Themen öffentlich besprechen können in Hamburg als einen Abend und dass wir weitere Sitzungsteile öffentlich machen können, nicht nur 17 Uhr abends. Und das würde ich gerne, diese Tagesordnung, diese Festlegung würde ich gerne mit euch gemeinsam besprechen. Und ich glaube, wenn wir es heute nicht mehr machen, dann wird das unser Beginn in Hamburg sein. Welche Tagesordnungspunkte sind öffentlich und welche nicht und wie machen wir genau die Tagesordnung? Also ich sehe nicht mehr, dass wir das in der Zwischenzeit machen und ich würde das gerne mit euch öffentlich besprechen, die Tagesordnung für Hamburg. Ja, dann noch einen Vorschlag. Genau. Nein, Julia hat gesagt, dann soll Johannes einen Vorschlag machen und wir besprechen das dann in der nächsten Woche. Ich verstehe nicht, was das Problem ist. Also mein Vorschlag, dann sind wir formal auf der sichersten und einfachsten Seite. Wir machen jetzt erstmal laden zu einer öffentlichen Sitzung ein fürs gesamte Wochenende von Hamburg, beginnen dann öffentlich und beschließen dort vor Ort die nicht öffentlichen Sitzungsteile und geben das dann einfach sofort real life bekannt, welche Zeiten in Hamburg wir nicht öffentlich zu welchen Themen tagen. Dann haben wir jetzt keinen Stress, dass wir uns noch über die Tagesordnung verständigen müssen und können aber im Nachhinein zu sagen, Edge-Badge, das Thema ist jetzt doch öffentlich, aber keiner hat es gewusst, ist ein bisschen schwierig. Jetzt schon zu sagen, es wird einiges nicht öffentlich sein, einiges öffentlich, wir wissen leider noch nicht was wann, finde ich sehr viel einfacher, deswegen würde ich gerne den Default öffentlich setzen und uns dann als ersten Tagesordnungspunkt in Hamburg die Tagesordnung vornehmen und besprechen, was davon öffentlich ist und was davon nicht öffentlich ist. Wortmeldung hier. Stopp. Erst einmal der Sebastian und dann der Alios und dann der Bernd und dann geht's weiter. Es gab irgendwann mal die Absprache, dass wir uns im Vorfeld darauf einigen, was auf die Sitzung kommt und was nicht und dass man das auch ein bisschen vorher ankündigt und nicht während der Sitzung dann noch ein neues Fass aufmacht. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich das jetzt gerade völlig falsch verstehe, um was es hier gerade geht. Ich hatte Hamburg auch so verstanden, wir hatten die öffentliche Sitzung, wir hatten den öffentlichen Teil, das sind die zwei Tage, das passt soweit zusammen. Das war mein bisheriger Kenntnisstand. Wenn wir das jetzt anders organisieren wollen, können wir drüber reden. Aber dann wüsste ich bitte gerne vorher, dass wir das dann heute auf der Sitzung diskutieren, so wie es ursprünglich mal für die Sitzungen vereinbart war. Also entweder ich verstehe es gerade tatsächlich völlig falsch oder ich fühle mich hier ein ganz kleines bisschen verarscht. Nicht zum ersten Mal. Alios. Bernd oder ich? Erst Alios und dann Bernd. Ja, um das jetzt mal kurz ein bisschen zu karikieren, ich würde dann gerne für die Zeiten, wo ich schlafe, schon mal wieder einen nicht öffentlichen Sitzungsteil, also des Nachts, beantragen, wenn wir dann so verfahren. Aber vielleicht sollten wir jetzt erstmal beschließen, dass wir uns nächsten Mittwoch wieder besprochen verabreden und dass wir unsere öffentliche Sitzung, die nächste da in Hamburg, machen und dass wir einen nicht öffentlichen Sitzungsteil machen mit diesen drei Dingern. Und dann kann ja immer noch jemand einen Antrag zur Geschäftsordnung stellen, dass man dann noch Tagesordnungspunkte einführt oder das vorher diskutieren. Das kriegen wir schon hin. So, das bin ich dran. Ich würde in eine ähnliche Richtung gehen, das mal ein bisschen einzufangen und auch zu systematisieren. Der Bundesvorstand wird zu einer nicht öffentlichen Sitzung am Samstag, den 29. September um 11 Uhr bis 16.30 Uhr zusammenkommen. Das am Samstag öffentlich zu machen ist Quatsch, weil dann Menschen da stehen vor Ort und dabei sein wollen. Das kann man. Deswegen fangen wir mit einem nicht öffentlichen Teil an, machen dann um 17 Uhr eine real-life öffentliche Bundesvorstandssitzung und das sind erstmal die Kerndaten, damit jeder sich darauf einstellen kann. Ich möchte nicht, dass da jemand nach Hamburg fährt in der Erwartung, dass man jetzt Punkte öffentlich diskutiert vor Ort und dann wieder weggeschickt wird, weil man dann nicht öffentlich weitermacht. Der Bundesvorstand wird sich also in Hamburg zunächst nicht öffentlich treffen um 11 Uhr und fängt mit den nicht öffentlichen Punkten an, die Johannes eben gerade schon mal skizziert hat. Und alles Weitere würde ich dann vielleicht auch dann am nächsten Mittwoch nochmal konkretisieren. Was man machen kann, ist im Vorfeld das auch an geeigneter Stelle im Wiki darzulegen, was man nicht öffentlich und was man öffentlich macht. Dazu wäre jetzt Johannes auch gebeten, eine entsprechende Agenda dem Bundesvorstand einmal vorzustellen. Das ist mal jetzt, um eine Kompromisslinie erstmal zu formulieren und nicht Menschen nach Hamburg einzuladen, die dann auftauchen und denen dann zu sagen, nee, wir machen jetzt aber nicht öffentlich weiter. Das wäre ein Affront gegen diejenigen, die da auftauchen und wir weggehen müssen. Also, am Mittwoch, den 19. September um 20 Uhr findet ein Jour fix statt im Mumble MRW. Am Mittwoch, den 19. September um 20.30 Uhr findet eine nicht öffentliche Feedbackrunde statt. Am Samstag, den 29. September um 11 Uhr findet eine nicht öffentliche Präsenzsitzung des Bundesvorstands in Hamburg statt. Am Samstag, den 29. September um 17 Uhr findet eine real-life öffentliche Bundesvorstandssitzung formeller Art, wie wir sie jetzt auch in dieser Form vorfinden, statt. Des Weiteren wird Johannes gebeten, bis nächsten Mittwoch einen Agenda-Entwurf uns vorzustellen, indem er einen Vorschlag macht, wie er die und welche Punkte er seiner Meinung nach öffentlich in Hamburg diskutieren kann, sodass wir dann am nächsten Mittwoch an einem Beispiel die Diskussion weiterführen. Das fehlt nämlich jetzt hier und führt dann auch nur ins Chaos und nicht zu einem systematischen Ende. Kann mit dieser Kompromissformel jeder leben? Ja. Danke, Bernd. Darf ich was sagen dazu? Ja, du hast jetzt das Wort nach mir. Wunderbar. Ich finde den Vorschlag Wiki sehr gut. Ich mache auch gerne diesen Agenda-Entwurf, allerdings würde ich ihn gerne bis morgen machen. Wir haben nämlich auferlegt bekommen vom Bundesparteitag 2 Wochen vor einer Bundesvorstandssitzung einladen mit Tagesordnung. Und dieses 2 Wochen vorher ist nichts richtig am Samstag, beziehungsweise am Samstag früh. Insofern fände ich es gut, wenn wir diesen Prozess irgendwie jetzt vorantreiben. Und ich würde morgen diesen Vorschlag für eine Tagesordnung ins Wiki stellen und fände es sinnvoll, wenn du Bernd dann fristgemäß nach Satzung einladen kannst. Ich persönlich hätte kein Problem, aber ich will das irgendwie 10 Tage vorher und nicht 2 Wochen vorher einladen. Aber ich befürchte, dass dann uns Satzungsnörd auf die Füße treten. Wir können allerdings auch, ich würde es auch mittragen, wenn wir es Mittwoch machen wollen. Aber das müssen wir bewusst sagen, es geht einfach nicht anders und dann dazu stehen. Mit einer kleinen Einschränkung. Ich habe jetzt formell eingeladen, und zwar mündlich fristgerecht. Ich muss keine Agenda vorlegen. Das hat auch kein Bundesparteitag uns auferlegt. Ich habe euch jetzt eingeladen zu verschiedenen Sitzungen und damit habe ich meine Pflicht erstmal Genüge getan. Gibt es dann auch eine Einladung noch zu einer nicht öffentlichen oder öffentlichen Sitzung, je nachdem, welche Tagesordnungspunkte wir haben und wofür wir es brauchen, was wir dann ja noch herausfinden werden, im Weg auf Grundlage des Vorschlags? Es findet am 29. und 30. September in Hamburg, beginnend mit einer nicht öffentlichen Sitzung, ein Treffen des Bundesvorstands statt. Diese nicht öffentliche Sitzung wird von 11 bis 16.30 Uhr dauern. Um 17 Uhr lade ich den Bundesvorstand zu einer formellen Bundesvorstandssitzung im Real Life ein in die Landesgeschäftsstelle nach Hamburg. Dann wird die Sitzung des Bundesvorstands entweder nicht öffentlich oder öffentlich fortgesetzt bis Sonntagmittag. Ihr könnt dann dazwischen auch noch schlafen, wie Alius das gewünscht hat. Aber eingeladen habe ich jetzt für 29. und 30. September. Darüber hinaus habe ich am Mittwoch, den 19. September um 20 Uhr im Mumble NRW zu einem Jour fix eingeladen. Darauf folgend am Mittwoch, den 19. September um 20.30 Uhr zu einer nicht öffentlichen Feedbackrunde. Ich habe also jetzt umfangreich die Bundesvorstandssitzung, Bundesvorstandsmitglieder zu verschiedensten Sitzungen im Mumble und in Hamburg eingeladen und tue damit meiner Pflicht Genüge. Der Bundesparteitag hat mir als Bundesvorsitzender nicht den Auftrag gegeben, eine Agenda euch an die Hand zu geben, sondern euch nur fristgerecht einzuladen. Beziehungsweise das hat der Bundesparteitag auch nicht getan, sondern das hat der Bundesvorstand getan, denn der hat sich eine Geschäftsordnung gegeben und nicht der Bundesparteitag. Aber es ist jetzt, glaube ich, erschöpft geladen worden und alle sind hinreichend verwirrt. Johannes wird so bald als möglich einen Entwurf vorlegen. Das kann er meinetwegen auch schon morgen tun. Dann können wir schneller darüber diskutieren. Danke. Okay, ich habe verstanden, dass die Sitzung Samstagabend so lange gehen kann, wie wir lustig sind, bis in den Sonntag rein. Und unter der Maßgabe kann ich verstehen, wie klug du handelst, Bernd. Ja, manchmal tue ich das. Oft nicht. Ja, wir haben den Tagesordnungspunkt 6, Einladung nächste Sitzung, damit auch zur... Das sind noch 3 Wortmeldungen. Okay, ja genau. Kungler und? Und ich. Hat sich erledigt. Okay, dann nur ich mit 2 Sachen. In einem Punkt muss ich den ganz kleinen Spielverderber spielen. In der Satzung steht drin, dass wir zu diesen Real-Life-Sitzungen tatsächlich mit einer Tagesordnung einladen. Das ist vermutlich eine Formalie, die wir dann ganz schnell erledigen können. Ansonsten möchte ich darauf hinweisen, dass dieses Wochenende auch dazu da ist, etwas Socializing unterhalb der oder innerhalb der Bundesvorstandsmitglieder zu betreiben, damit wir uns wieder oder weiter besser kennenlernen und besser zusammenarbeiten können. Ja. Dann lade ich euch jetzt formell mit einer Tagesordnung ein. Ihr habt es ausgesprochen, damit ist es formell. Also wir müssen hier nicht die Bürokratenhengste sondergleichen spielen. Ihr wollt ja eine andere Art von Politik machen. Ich habe euch jetzt Anführungszeichen oben mit einer Tagesordnung, Anführungszeichen unten oder unten nochmal oben, eingeladen. Mündlich. Begrüßung, Top 1, Top 2, verschiedenes Ende der Sitzung. Ich schließe jetzt den Tagesordnungspunkt 6 und stelle fest, dass die Sitzung um 21.26 Uhr beendet ist. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und die stetige Konzentration an der Materie. Danke dir. Ja, macht einen schönen Abend. Kira im dicken Engel trifft sich mit einem Professor, der allen bekannt ist, Martin Hase heißt er nämlich, und der will heute uns was erzählen, was wir ihm gar nicht glauben wollen. Der will über Klarnamen und Anonymität sprechen. Das ist ja eine interessante Diskussion. Dazu lade ich mal stellvertretend für Kira alle ein. Und lauscht den Worten von Maha. Er hat meistens Kluges zu sagen und ich schätze ihn persönlich sehr. Vielen Dank und gute Nacht.